3. September 1975, 33. Verhandlungstag. Der Prozess kreist um die Haftbedingungen. Psychiater sollen den Gesundheitszustand der Gefangenen begutachten. Band 146. Bitte, Herr Raspe, fahren Sie fort, halten Sie sich aber an die Belehrung. Ja. Jedenfalls ist Mende ausgewählt worden aus einer bestimmten Funktion, nämlich weil er wie Gross die Grenzen menschlicher Belastbarkeit untersucht hat, um sie der Justiz verfügbar zu machen, als die Grenze, an der der verfassungsmäßige Subjektstatus, und das impliziert die Verteidigungsfähigkeit des Angeklagten, gebrochen wird. Das ist exakt die Zielsetzung der Isolation. Und Mende ist auch aus der Funktion hier bestellt worden, in der er die Katastrophe von Lengede wissenschaftlich ausgeschlachtet hat. Da er kein Arbeitsmediziner ist, also diesen Arbeitsunfall nicht studiert haben kann, um die Ausbeutungsbedingungen der Ilse der Hütte zu verschärfen, erweist sich genau mit der Erklärung, sein Interesse sei die Erforschung der Grenzen der psychischen Belastbarkeit, erweist sich genau darin sein Interesse an Folter. Und genau das wurde eine Befragung zu seiner Qualifikation hier ergeben. Das ist sicher. 4. September 1975, 34. Verhandlungstag. Band 154. Angeklagter Bader. Ich schließe das jetzt mal ab mit einem Zitat von Posser vom 15.03.1974 in der FAZ. Die Häftlinge lehnen nach Darstellung des Ministers allerdings jedes Gespräch mit Ärzten und Psychologen ab. Daher sei die Frage, wann es zu einem Prozess komme, derzeit kaum zu beantworten. Das heißt, für die Festlegung des Prozesszeitpunkts, des Zeitpunkts der öffentlichen Hauptverhandlung, für relevant erachtete Posser die Frage, wann wir mit Ärzten und Psychologen reden. Der Satz sagt wirklich genau alles über die Konzeption der Prozesse als Schauprozesse. Die Rolle der psychiatrisch instrumentierten Folter, denn er wurde zu der Einrichtung des Toten Trakts gesagt, und zu der Rolle von Ärzten und Psychologen in diesem Programm. Dann ist wirklich nichts dämonisch, um mal auf Höhe einzugehen. Es ist so platt und so logisch wie jede Maßnahme der Bundesanwaltschaft. So platt wie diese Apparate und ihre Funktionäre. Und hier das Gericht. Es gibt da ein Dutzend Entsprechungen. Zwangsnarkosen, nochmal Wasserentzug, medikamentöse Zwangsbehandlung mit Psyquil bei Astrid, Zwangsernährung. Und es gab eine gigantische öffentliche Diskussion um die Ruhigstellung, die medikamentöse Ruhigstellung. Und da soll sich mal jemand überlegen, was das bedeutet. Herr Bader, welcher Bezug durch zu den abgelehnten Herren? Sagen Sie, haben Sie nicht zugehört? Oder? Doch, ich habe zugehört. Ich darf Ihnen zunächst mal sagen, dieses Zitat von dem Justizminister Posser und seine Ausdeutung ist eine Wiederholung, wahrscheinlich sogar schon die zweite Wiederholung. Sie haben sie schon früher mal gebracht. Ja, ist aber in diesem Zusammenhang. In dem Zusammenhang, Sie bringen diese Zitate immer wieder neu. Jetzt wollen Sie wieder auf Methoden eingehen, von denen Sie uns nicht erläutern, in welchem Zusammenhang das zu den Ärzten steht. Doch. Würden Sie sagen, glauben Sie nicht, dass die medikamentöse Ruhigstellung, Sie haben offenbar überhaupt keinen Begriff davon, was das ist, medikamentöse Ruhigstellung. Das kann nur ein Psychiater letzten Endes durchführen. Überheben Sie sich und doch nicht immer so, dass Fall Sie glauben, Begriffe würden bloß Sie beherrschen. Man versteht doch einfach nicht, warum Sie, wie Sie, man versteht Ihre Reaktionen hier nicht, keine Sie von uns. Sie wollten abschließen mit dem Zitat von Herrn Posser. Sie verstehen Ihre Reaktionen nicht als rational. Herr Bader, Sie deswegen wollten abschließen. Kann man da annehmen, Sie verstehen nicht. Bitte das Wort Herrn Bader jetzt gerade nicht zu geben. Man findet überhaupt Ärzte, die sowas machen, die sich für sowas hergeben, die findet man überhaupt nur im Vollzug. Und im Vollzug sind es unter Umständen immer wesentlich explizit die Psychiater. die diese Sachen drauf haben. Wie Götte in Köln, wirklich das gute Beispiel. Oder die beiden anderen. Die ja, der da immerhin vor dem Truck gesessen hat und hat 8 Monate zugesehen, wie da ein Mensch kaputt geht drin, der das Programm überwacht hat, als Beispiel. Oder der bei Astrid einfach zugesehen hat, wie sie langsam zerfiel, wie sie körperlich kaputt ging und wie sie psychisch kaputt ging, sodass sie nicht mehr sprechen konnte. Sodass sie schließlich die Situation, verdammt, man muss das einfach mal sagen, dass die Situation im Gerichtssaal schließlich die war, dass ein Mädchen, das eine starke politische Identität hatte, nicht mehr die Willensentscheidung aufbringen konnte, den Saal zu verlassen, obwohl sie das wollte und unter den Tisch gekrochen ist wie ein Hund. Ja. Das sind die Folgen. Wollen so sieht sie das konkret aus. Dass es endlich mal klar wird, kommen was Sie da jetzt läuft. Bitte zur Sache, Herr Bader. Er hatte gerade einen Satz gesagt. Es wäre tatsächlich erstaunlich, und dieses Verfahren wäre wahrscheinlich weder notwendig noch möglich, wenn es anders wäre. Wenn nicht gefoltert würde und wenn diese Apparate nicht die Methoden des Verhörs und der Militärtaktik, die ihnen die Psychiatrie zur Verfügung stellt, und ich habe das schon mal festgestellt, seit Mitte der 50er Jahre in den Metropolen entwickelt werden und von der Bundesrepublik als Militärhilfe exportiert werden, benutzen würden. Dass das meistens als Ausbildung und Aufbau der Polizeiapparate läuft, also im Justizbereich könnte man auch sagen, nach der strategischen Linie, die Herold richtig begriffen hat als Verpolizeilichung des Krieges. Es wäre erstaunlich, und das ist eben nur als offene Lüge zu bestreiten oder so manipulativ, wie Sie das hier versuchen, weil es eine sichtbare Tatsache ist, dass der Staat hier in diesem jämmerlichen Verfahren und auch in den anderen Verfahren gegen Gefangene mit allen Mitteln um seine Legitimation ringt, kämpft. Die Relation erscheint ziemlich skurril, das ist sicher richtig. Aber dass dabei alle Mittel eingesetzt werden, über die er verfügt, das ist auch sicher, und solange ihr Einsatz opportun ist. Und das sind eben zuerst alle Mittel der institutionellen Gewalt und so der Psychiatrie. Das alle Mittel, das hat nun wirklich fast jeder. Herr Bader, dazu erteile ich Ihnen jetzt nicht mehr das Wort. Das Wort ist Ihnen entzogen wegen ständiger Abschweifung. Pause von 10.04 bis 10.08 Uhr. Ende von Band 154. Wir sind beim zentralen Thema in der Auseinandersetzung, die zwischen den verschiedenen Beteiligten geführt wird und die auch ein zentrales Thema für die gesamte RAF-Problematik, die Frage der Haftbedingungen, der Foltervorwurf. Und wir würden unsere Möglichkeiten überschätzen, wenn wir alles das, was im Detail hier erwähnt wurde, hier aufbereiten könnten. Deswegen möchte ich mit Herrn Dr. Voth und Herrn Plotnitz in diesem Moment nur zwei Aspekte besprechen, nämlich zum einen an Sie, Herr von Plotnitz, die Frage, welche Rolle spielte für Sie als Verteidiger und für die Verteidigung insgesamt das Thema der Haftbedingungen für die RAF-Angeklagten und die RAF-Häftlinge insgesamt? Ich will nur noch eins sagen, viele Leute heute haben ein Bild im Kopf, dass die Stammheimer im 7. Stock in Stammheim saßen und privilegiert waren wie niemand sonst in deutschen Gefängnissen. Sie hatten Umschluss, sie hatten Radio, Fernsehen, konnten lesen und dergleichen. Und Jan-Karl Raspe war zu hören und auch Andreas Bader. Die Haft zielt auf unsere Vernichtung. Also diese Haftbedingungen spielten deswegen und mussten deswegen eine wichtige Rolle spielen, weil es in dieser Hauptverhandlung im Zusammenhang mit der Frage auch um die Verhandlungsfähigkeit oder die Frage der Einschränkung oder der Ausgeschlossenheit der Verhandlungsfähigkeit ging. Die Auseinandersetzungen, die hier jetzt in den Aufnahmen dokumentiert sind, machen eins nicht deutlich genug. Nach meiner Erinnerung ging der Streit in diesem Zusammenhang nie um die Haftbedingungen dann im 7. Stock in Stammheim. Da ging es nämlich schon als Kompensation für das, was früher gemacht worden ist, relativ verbessert zu gegenüber früheren Phasen der Untersuchungshaft. Aber diese Auseinandersetzungen galten früheren Inhaftierungszeiten in anderen Untersuchungshafterstalten. Und da bleibt es nun auch, glaube ich, eine feststehende Tatsache, dass gerade hier zum Beispiel in Köln einzelne Gefangene, ich glaube Frau Meinhof und eine Frau Proll, dass die über Monate hinweg in der Tat nicht nur von jeglichem Anstaltsbetrieb ausgeschlossen waren, sondern untergebracht waren unter Bedingungen, wo es in der Tat wohl auch gar keine Möglichkeit, Geräusche zu hören gab. Dass das an die Grenzen psychischer Erträglichkeit geht und die Grenzen überschreiten kann, das ist, glaube ich, wäre auch heute unbestritten. Also man muss immer im Auge behalten, Stammheim selbst war, was die Haftbedingungen angeht, dann schon etwas anderes. Ich habe nach meinem Eindruck gab es dort die Bemühungen um Kompensation, wobei die Absurdität auch darin bestand, dass ein Gefängnis im Gefängnis geschaffen worden ist, in diesem siebten Stock. Die sollten ja alle immer vom normalen Anstaltsbetrieb und Anstaltsalltag ausgeschlossen sein. Also zu den absurden Seiten dieses ganzen Verfahrens gehört ja die Befürchtung der Sicherheitsbehörden und der zuständigen Gerichte, würde man diese Gefangenen, mit denen man es da zu tun hatte, oder diese Angeklagten, mit denen man es zu tun hatte, würde man die am normalen Anstaltsbetrieb in Stammheim oder anderswo beteiligen, dann würde 3 Tage später eine Meuterei stattfinden, weil alle übrigen Gefangenen sozusagen sich jetzt zu einer Meuterei hinreißen lassen würden. Wenig lebensgerechte und wirklichkeitsgerechte Vorstellung. Gestandene Knackis hätten sich sicherlich nicht da irgendwelche Vorgaben machen lassen. Klaus Hünschke, Sie werden gleich, wenn wir dieses Zitat zu hören bekommen haben von Ihrem Auftritt als Zeuge, auch sich zu den Haftbedingungen äußern können. Deswegen möchte ich jetzt zunächst noch mal Herrn Dr. Voth auch dazu hören. Herr Dr. Voth, Sie waren da Richter in diesem Senat und haben ja den Prozess dann auch zu Ende geführt. Die Brisanz dieses Themas, das ja nicht erst in Stammheim zur Sprache gekommen ist, sondern es gab Antifolterkomitees seit 1973. Das Thema Isolationshaft oder Isolationsfolter spielte in der ganzen Auseinandersetzung eine Riesenrolle. Ist Ihnen die Brisanz des Themas damals eigentlich in seiner ganzen Tragweite bewusst gewesen, weil es ja auch der Rekrutierung neuer Anhänger das war eine ganz üble Kampagne, die da hauptsächlich durch die Anwälte betrieben wurde und die leider Gottes viele gutgläubige junge Menschen, also man muss schon sagen, ins Verbrechen getrieben hat. Nicht? Aber jetzt geht es ja um die Brisanz, ob sie Ihnen bewusst gewesen ist. Die Brisanz war mir wahrscheinlich nicht so klar, wie mir sie heute ist, nicht? Aber es ist noch zu sagen, als im Gegensatz zu dem, was Herr von Lotnitz sagte, auch die Unterbringung in Stammheim wurde ununterbrochen, wurde also auch als Isolationsfolter gebrandmarkt, wobei man hat der Frau Enslin angeboten, man hat dem Herrn Rasper angeboten, mit anderen Hofgang zu machen. Das wollten die alles nicht. Aber zunächst zu den Haftbedingungen muss man doch sagen. Also maßgebend ist der Paragraph 119 der Strafprozessordnung. Und da steht als Grundsatz im Satz 1, der Untersuchungshäftling ist in Alleinhaft zu nehmen. Das steht im 119. Er kann unter besonderen Umständen und wenn er das will, mit anderen zusammengebracht werden. Er kann, aber er muss nicht. Aber der Grundsatz ist, dass der Untersuchungshäftlinge in alleiniger Haft ist. Und nun war es natürlich so, ich meine, diese Haftbedingungen, die hingen auch davon ab, der Bader ist ja nur freigekommen damals, weil er unter Schusswaffengebrauch mit List und Gewalt befreit worden ist bei dieser Ausführung. Also das war der Auslöser für den Staat in Berlin. Man hat also die Haftbedingungen damals sehr locker genommen und schon hatte man die Quittung, nicht? Ein halbtoter Bibliotheksangestellter und der Bader in Freiheit. Und nochmal was, als die Frau Meinhof festgenommen wurde, die Frau Meinhof wurde festgenommen 8 Tage nach der Festnahme von Frau Enslin. Da hatte die Frau Meinhof diesen berühmten Kassiber der Enslin in der Tasche, der inzwischen also aus der Haftanstalt, wo die Frau Enslin saß, zu der noch in Freiheit befindlichen Frau Meinhof gekommen war. Ein langes Ding mit allen möglichen strategischen und taktischen Anweisungen. Es muss also potente Leute gegeben haben, die es fertiggebracht haben, innerhalb kürzester Zeit einen solchen Kassiber aus dem Gefängnis zu schmuggeln und zu der irgendwo sich befindlichen Frau Meinhof zu schaffen. Also das sogenannte Infosystem, gegen das natürlich eben Dinge, die Maßnahmen des Staates auch gerichtet waren. Und solche Dinge, die zeigen natürlich, dass man die nicht dass man die Haftbedingungen schon besonders anschauen muss. Und es kommt dann noch hinzu, es gibt X, auch schriftlich, das ist alles belegt, wurde gesagt, also die sogenannte Isolation, die jetzt so ja gar nicht stimmt, die muss weg, weil wir nur durch gemeinschaftlichen Vollzug die Politisierung der Gefängnisse erreichen können, das zu dem, was Sie sagten. Wir wollen auf diese Weise, es muss die Revolte im Knast herbeigeführt werden. Vielleicht hat man das überschätzt, aber jedenfalls solche Äußerungen. Lassen wir es mal so stehen. Gesetzt den Fall, es hätte mal eine Revolte im Knast gegeben, dann hätte man gesagt, wie kann man auch die Leute mit anderen zusammenlassen? Herr von Plotten, jetzt noch einmal kurz. Sicherheit hat es ich kenne keinen Antrag und kann mir auch keinen vorstellen, der da gelautet hat, wir beantragen, die Isolation aufzuheben und die Gefangenen am Gemeinschaftsvollzug zu beteiligen, weil die wollen eine Revolte im Knast veranstalten. Also so verrückt, ich rede jetzt von den Anträgen, die von Verteidigern gestellt worden sind. Und zur Brisanz gehört natürlich noch, zumindest nach meiner Erinnerung, es gab ja Sachverständigengutachten zu der Frage, sind die verhandlungsfähig, sind sie nicht verhandlungsfähig? Mhm. Und da ging es natürlich wesentlich auch um die Ursache, auch wegen neuer gesetzlicher Regelungen, die da eine Rolle spielten. Und in diesem Gutachten, das präsentiert worden ist, ich weiß nicht mehr, wie der Gutachter hieß, da wurde eben nicht gesagt, also es ist eindeutig die Folge des Hungerstreiks, weshalb der gesundheitliche Zustand so eingeschränkt verhandlungsfähig ist. Das wurde nämlich festgestellt. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Härte der Haftbedingungen früherer Zeit eine Mitursache für diese Haftbedingungen war. Und das war natürlich, das wäre auch heute für jede Verteidigung eine sehr brisante Information, zu der sie sich zu verhalten hätte dem Gericht gegenüber. Wir lassen das jetzt so stehen, gehen zeitlich in unserer Chronologie ein Stück vor und hören, wie der Zeuge Klaus Jünschke im Verfahren vernommen wird und was dann passiert.